Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen im Dicken Engel am 23. Mai nach dem Bundesparteitag. Wir haben den Florenz hier und die Katrin und den Michael. Ganz, ganz viele Leute sind da. Und jetzt läuft das Ganze unter dem Titel Schlag die BPT-Orga. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wird eher Flausch die BPT-Orga. Hallo Florenz, hallo Katrin, hallo Michael. Abend. Hallo. Hallo miteinander. Ach, und die Niki ist auch da und der Sven ist da. Ja, das ist ja das halbe Podium. Dann erzählt doch mal, wie war es denn für euch? Also aus Orga-Sicht ist natürlich alles komplett schief gelaufen. Viel zu viele Probleme gehabt, aber wir haben es irgendwie so gedeichselt, glaube ich, dass der Parteitagsteilnehmer nicht allzu viel von den Problemen mitgekriegt hat, abgesehen davon, dass irgendwann die Mate aus war und wir eben nach München fahren mussten, was ja zum Glück relativ um die Ecke liegt, und dort mal eben 40 Kästen noch besorgt haben. Was ist denn so hinter den Kulissen schiefgegangen? Ja, das werden wir intern noch alles durchsprechen. Also die beiden Großdrucker, die wir bestellt hatten zum Beispiel, die waren irgendwie problematisch zu konfigurieren und haben das ganze Wochenende irgendwie teilweise mal nicht funktioniert. Gerade im Pressebereich war das dann noch ein bisschen zu spüren. Ansonsten gab es hier und da mal eine Kleinigkeit, was jetzt die Sicherheit anging. Ich meine, wir hatten ja immerhin ein Hausverbot, was dann durchaus auch mal noch ein paar höhere Wellen noch geschlagen hat. Hatten ein paar Personalthemen, aber insgesamt nicht wirklich was Kritisches. Jo, möchte sonst jemand was erzählen? Oder gibt's Fragen an den Florenz? Oder gibt's irgendjemand, der jetzt tierisch schimpfen will, weil er keine Mate hatte und so? Wie viel Mate soll denn für Bremen reserviert werden? Ich dachte, ich fahre mal mit so einem 18-Tonner hoch. Ja, wir haben so einen Haus- und Hoflieferanten hier. So einen Laden, der original immer so einen Club-Mate-LKW vor der Tür stehen hat. Über den können wir das ja organisieren. Ja, wir haben ja in Bremen, also jetzt fangen wir schon mit Bremen an, nur ganz kurz jetzt, wir haben in Bremen ja wieder einen Pflichtcaterer, den wir nehmen müssen und der muss das halt dann entsprechend besorgen, da brauchen wir uns dann in dem Falle nicht drum zu kümmern. Ich sag denen, dass ich halt x Kisten brauche und dann muss der das besorgen. Gut, dann lass uns Bremen wieder abhaken, dann macht mal wieder Neumarkt. Ich will aber Brote von Katrin. Wie war das denn aus eurer Sicht, Katrin? Was war denn da in der Küche los? Ihr habt die ganze Zeit da gestanden. Habt ihr überhaupt irgendwas vom Parteitag mitgekriegt? Jein. Also wir haben natürlich ein bisschen was mitbekommen. Wir hatten halt ja eine Box drinne. Das Problem war nur, dass die halt am ersten Tag oder am Samstag, sogar am zweiten Tag halt am einen Ende der Küche ist und dieses Ding war einfach irrsinnig groß. Das heißt, wir am anderen Ende haben nichts mitgekriegt. Dann haben wir um eine zweite Box gebeten, die uns total unkompliziert von der Technik reingestellt wurde. Da kam irgendwie ein paar Minuten später jemand angetrabt, hat uns das Ding da aufgebaut und verkabelt und dann war alles super. Also da auch nochmal ein Danke von uns. Ja, das Einzige, was aus unserer Sicht falsch gelaufen ist, aber wofür die Orga halt überhaupt nichts kann, sondern das ist halt einfach hier Wahl- und Versammlungsleitung. Ich hatte zwischendurch einfach einen tierischen Aufreger, weil wir halt keine Urnen in die Küche bekommen hatten. Also am Freitag irgendwie mal eine und am Samstag gar nicht. Und ich wollte halt gerade aus der Tür raus, um zur Wahlleitung zu gehen, um zu sagen, hier, wir haben hier irgendwie 10, 15 Leute in der Küche, kommt doch nochmal rum. Und da hörte ich dann nur irgendwie Puck durchs Mikrofon sagen, ja, und wenn die Wanderurne vom Catering wieder zurück ist, dann schließen wir die Wahl. Und ich dachte so, ach cool, da muss ich ja nicht hingehen. Wer nicht kam, war die Wanderurne. Und ich habe dann erstmal vorne die Versammlungsleitung eine Runde angemault, also relativ deutlich. Hat aber offensichtlich funktioniert. Bei allen nächsten Wahlen kamen Leute bei uns in die Küche und standen da so lange rum, bis alle abgegeben hatten. Wahlleiter, ja. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist halt immer auch so ein bisschen Schwierigkeit in der ersten Wahl war das ziemlich unkoordiniert diesbezüglich, dass sowohl ich eine Urne losgeschickt habe, als auch Jochen. Das ist uns dann aufgefallen, dass das zu viel des Guten war. Dann haben wir vereinbart, das ist jetzt Aufgabe vom Jochen, weil ich mich ja eigentlich eher um die technische Geschichte da kümmere. Wobei dem möchte ich auch keine Schuld geben. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie fit da die Wahlhelfer sind, die wir uns da jeweils spontan greifen. Dazu muss man zum Hintergrund wissen, dass die Wahlhelfer, auch die stellvertretenden Wahlleiter in Mehrheit, aber die Wahlhelfer alle erst auf dem Parteitag selbst Schankheit werden. Und das ist sehr unterschiedlich, wie fit die sind. Die meisten machen das völlig unproblematisch und das funktioniert ohne einen Anlass zur Kritik. Es gibt aber auch Leute, also ich habe es dann miterlebt, dass irgendwo ein Wahlhelferteam irgendwas dreimal ausgezählt hatte, jeweils mit unterschiedlichem Ergebnis. Und dann hat sich der stellvertretende Wahlleiter mal selber gegriffen und begonnen zu zählen. Und solche Geschichten, wir hatten bei den Stilfs jemand, der hat immer am längsten gebraucht mit der Abgabe der Geschichte. Und da müssen wir schauen, ob wir da zumindest bei den stellvertretenden Wahlleitern mal so langsam zu einem festen Team kommen, um da ein bisschen Kontinuität reinzubringen, um da ein bisschen Routine reinzubringen. Und dann werden solche Geschichten auch besser laufen. Ich gebe auch ganz offen zu, wir waren nicht so wirklich vorbereitet darauf, dass es so viele geheime Abstimmungen gibt. Das war ja doch ein bisschen ein Marathon. Es hat dann zwar funktioniert, aber so ganz drauf eingestellt waren wir eigentlich nicht. Lief doch super. Was gibt's denn sonst noch so? Kaffee muss ich brauchen. Ja, Kaffee, kann ich gleich dazu was sagen. Problem war folgendes. Wir hatten uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, wie die Kaffeeversorgung sichergestellt wird. Und es hieß, wir haben zwei große Kaffeemaschinen. Die hatten wir auch. Und die hätten prinzipiell auch gereicht. Also wir reden jetzt über Kaffeemaschinen, wo halt mal eben so 90 Tassen rauskommen. Das Problem ist nur, dass halt eine der Kaffeemaschinen leider Gottes kaputt gegangen war. Wir dann quasi eine Maschine hatten, eine große, und bis die durchläuft, das dauert halt einfach keine 10 Minuten, wie bei einem normalen Automaten. Das dauert dann halt einfach auch mal anderthalb Stunden. Und dadurch war halt unser Wechselrhythmus von wegen eine läuft durch und von der anderen verkaufen war komplett gestört, sodass dann also Florenz und ich weiß gar nicht, wer noch mitgegangen ist, nochmal losgezogen sind in die Metro und nochmal eine neue zweite Kaffeemaschine gekauft haben. Aber ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also dass das selbst mit zwei Kaffeemaschinen wahrscheinlich recht eng gewesen wäre, einfach weil bei uns auch noch relativ häufig dann die Pressebetreuung ankam, also unsere eigenen Leute, die natürlich dann einfach auch Kaffee brauchten und mit rübergenommen haben. Und also den Kaffee an sich hatten wir. Wir hatten, wie gesagt, einfach von der Technik her einfach nur ein bisschen Pech. Ja, ich finde es gut, dass Bürger und Versammlungsleitungen kostenlos Kaffee bekommen haben. Danke dafür nochmal. Okay, das war jetzt immer ein Leak. Was gibt es denn von den Teilnehmern? Hat da jemand irgendwie dem Organ... Ja, wir haben das in Neumarkt da gesehen. Wir waren ja ohnehin ganz alleine auf dem Parteitag. Ja, aber wehe, wenn ihr was falsch gemacht hättet, da hättest du schon fünfmal gehört jetzt, Leute. Kommt, Leute, sagt doch mal was Positives. Okay, sieht aus, als wären wir fertig. Geh mal ein Trinken. Ich hab's doch gesagt, das dauert nicht lange. Unfassbar. Also ich hätte da noch was. Ich hätte da noch zwei Sachen. Und zwar Punkt 1, das hatte jetzt gerade auch der Diables Cat schon mir gesagt. Es ist halt total toll, wenn wir schon mal eine Lautsprecherbox in der Küche haben. Was natürlich noch viel cooler wäre, wenn wir halt irgendeine Art von Bild in der Küche hätten. also überhaupt für die Orgas, ne? Also im Presseraum in der Kleinhalle war es ja so, die hatten eine riesengroße Leinwand mit dem Stream drauf, da wussten auch immer alle sofort, was passiert ist und man hätte quasi da Public Viewing machen können. War es ja letztendlich auch. Aber die Leute, die halt unten bei uns gearbeitet haben, sprich die Getränkestation, sprich alle Helfer bei uns und Gecko Squad, wussten höchstens mal irgendwie scheibchenweise, was passiert, aber haben natürlich viele Sachen gar nicht mitbekommen. Also wenn, was weiß ich, nur die ersten zwei Ergebnisse irgendwo verlesen wurden, weil der Rest unter ferner liefen waren, ja, klar. Also sprich, das wäre halt ganz gut, das ist aber natürlich jetzt was Eigenes. Was aber ganz wichtig ist, und das ist was, was bei uns in der Küche zu sehr viel Verwirrung geführt hat, wir wussten absolut nicht, wer was wofür und warum umsonst bekommt. Also wir hatten ganz oft die Unterhaltungen gehabt von wegen, ja, wie die Rettungskräfte kriegen jetzt kostenlos Essen, ja, aber alles Essen oder nur ein bisschen und was ist eigentlich mit den Pressebetreuern und wer ist jetzt eigentlich Orga und wie ist das mit den ganzen anderen Sachen? Also das Einzige, was klar war, war Orga getränkefrei, aber über alles andere gab es schon so ein bisschen Verwirrung und das müssen wir uns beim nächsten Mal besser überlegen, weil ansonsten führt es einfach auch zu Unstimmigkeiten mit den Menschen, die dann zu uns kommen und die dann von zwei verschiedenen Leuten zwei verschiedene Informationen kriegen. Und das muss einfach bei den Helfern nicht sein. Die haben eh schon schwer viel genug zu tun. Das haben wir ja schon mal besprochen, beziehungsweise werden wir höchstwahrscheinlich am Dienstag bei der Teamleitersitzung nochmal besprechen. Und ist eine Sache, die ohnehin beim nächsten Mal anders laufen wird. Wo wir gerade beim Thema Sanitäter sind, beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall mehr Rücksicht auf die Sanitätskräfte nehmen. Also gerade am Freitag haben wir da Probleme gehabt und man muss glücklicherweise sagen, wir haben toi toi toi keine größeren Unfälle gehabt und alles ist gut ausgegangen. Wie meinst du das jetzt? Wir müssen etwas mehr Rücksicht auf die Sanitäter nehmen? Wie? Also am Freitagabend war es so, dass sie nahe der Erschöpfungsgrenze waren. Die haben ja über 16 Stunden dort schon gestanden. Und das war, also das habe ich aus der Rettungskräfte Rückmeldung bekommen, das war schon hart an der Grenze. Die einen sind fast die Augen zugefallen. Und dann sind es ja nach Freitagabend uns 6 Personen abgeklappt. Also die sind ohnmächtig geworden. Ja, sag mal, davon hat man als Teilnehmer überhaupt nicht wirklich was mitgekriegt. Das ist auch, also nach die Kombination. Ja, das passiert, oder? Was? War ja erst nach der Versammlung. Also nein, kurz vor Ende der Versammlung ist das schon passiert. Also mindestens 3 Fälle waren kurz vor Ende der Versammlung. Okay. Das ist eine schlechte Kombination, dass also die Personen erschöpfung sind, also die im Saal sind, und dass die Rettungskräfte schon erschöpft sind. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Hat aber trotzdem chaosfrei funktioniert, ne? Ja, deswegen toi toi toi. Nur das mit der Kinderbetreuung, das hättet ihr irgendwie ansagen sollen, bevor die Kinder gegrillt werden. Aber wenn die Eltern ihre Kinder nicht abholen, müssen wir das entsprechend durchsagen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, sage ich mal. Das kann ja auch nur bei Piraten passieren, dass die Eltern sagen, nee, wir wollen erst mal über SMV abstimmen, dann kommen die Kleinen. Ja, nächstes Mal machen wir noch eine Ehefrau- oder Ehemann-Abgabe. Gute Idee. Ich hatte ja mit der Kinderbetreuung, wir sitzen ja irgendwie in einem Boot so ein bisschen und hatten uns auch immer vorher schon abgesprochen auf anderen Veranstaltungen. Und die kamen dann halt irgendwann auch zu uns und meinten, naja, es ist jetzt irgendwie kurz vor 9. Sie haben dann noch so ein paar kleinere Kinder, die eigentlich mal ins Bett müssten, also einfach auch so aus, Erziehungssicht und die Eltern sind irgendwie nicht so ganz gewillt, die Kinder abzuholen, weswegen sie sich dann tatsächlich entschlossen haben, diese Kinderbetreuung auch zuzumachen. Ich denke mal, beim nächsten BPT sollten wir da auf jeden Fall mit festen Zeiten operieren und diese Zeiten sollten, so schön Teilhabe für Eltern auch ist, die sollten Kinder angemessen sein. Also, ich sag mal, Fremdbetreuung den ganzen Tag, irgendwie 8 Stunden und dann bis abends um 9. Ich habe ja nun selber ein Kind irgendwie, der ist jetzt 6. Ich würde es nicht machen. Ich würde schon dann die Interessen vom Kind dann über meine stellen und dann einfach um 8 sagen, so, ich gehe jetzt, weil der Kleine ins Bett muss, Ende. fand ich ein bisschen verantwortungslos von den Eltern, fand es aber großartig von der Kinderbetreuung, dass die trotzdem auch noch so lange durchgehalten haben, weil man muss sich überlegen, die waren auch nur zu dritt, ne? Da haben drei Leute das ganze Wochenende gemanagt. Mach mal da vielleicht so eine Sache mit Kaution, also pro abgegebenes Kind 100 Euro und wenn die nicht pünktlich, also vielleicht so mit einer Viertelstunde Kulanz noch nicht pünktlich abgeholt werden, dann verfällt die Kaution. Ja, pass auf, da holen welche ihre Kinder überhaupt nicht mehr ab. Ja, ich meine, das Kindergrillen bringt das Geld ja auch wieder rein. Nein, klar, es ist etwas aufwendig mit Ausnehmen und so weiter, aber... Nee, also ich stimme da so, Katrin, da sollte man entweder von Parteitagsseite ein bisschen drauf achten, dass die Versammlung halt dann doch ein geplantes Ende morgens schon hat, dass man sich zumindest mal drauf einstellen kann. Und also dass man sagt, okay, die Versammlung geht maximal bis 9 oder maximal bis 10 und dann sagt man von vornherein, okay, aber Kinderbetreuung ist halt nur bis 8. Dass das von vornherein festgelegt ist, von wann bis wann so ein Angebot gibt. Ich meine, also ich bin auch am Freitagabend dann, ich glaube es war 11 Uhr oder sowas, bin ich dann zur Versammlungsleitung hin und habe gesagt, ab 12 Uhr macht die Orga, die Sicherheit, die Rettungsteam etc., die machen dicht. Weil irgendwann sind unsere Kräfte auch mal am Ende. Wie wäre es dann an der Stelle einfach, die aktive Versammlungslänge generell irgendwo mit einem Zeitrahmen von einem Maximum von 12 Stunden zu versehen? Ja, das hatten wir bisher ja immer, abgesehen von Neumünster, weil wir immer das durch die Halle vorgegeben hatten und uns dann selber quasi gar nicht drum kümmern mussten. Aber wir haben jetzt halt gemerkt, dass es definitiv irgendwo mal eine Obergrenze gibt. Und ich denke mal, 12 Stunden ist da eine Länge, die nicht wirklich überschritten werden sollte. Also ich sag mal, wenn man dann noch eben zwei Wortbeiträge oder eine Abstimmung hat, die läuft, ist in Ordnung, aber es sollte nicht länger als eine halbe Stunde drüber gehen. Ja, mehr als eine halbe Stunde drüber sollte es auf jeden Fall nicht gehen. Und wenn irgendeiner dann darüber sich beschweren möchte, kann man ihn ja mal ganz dezent aufs ASG verweisen. Da stehen irgendwie drin, wie lange man ja eigentlich nur arbeiten darf. Und irgendwo haben manche Leute dann ja auch eine sogenannte Fürsorgepflicht für die Leute, die ihnen helfen. Und dementsprechend geht's dann halt einfach nicht länger. Ja. Zumal die Qualität der Diskussion und der Beschlüsse ja auch nicht ansteigt. Da ist was Wahres dran. Ja, zumal ja vorher am Freitag auch noch ganz viele Leute gefahren waren. Ne? Wir hatten also noch deutlich längere Tage. Ja gut, ich glaube, ich habe am gesamten Wochenende habe ich irgendwie 7 oder 8 Stunden geschlafen. Davon das meiste in der Nacht von Sonntag auf Montag, wo ich um 3 ins Bett bin und um 7 aufgestanden bin. Also von dem her, mit langen Tagen und sowas, da braucht ihr der Orga, glaube ich, generell nicht wirklich kommen, wenn ihr sagt, oh, wir mussten aber heute Morgen um 8 Uhr aufstehen und sowas, da sind wir ja schon 2 Stunden wieder auf den Beinen. Plus 1. Ich meine, also das ist auch einer der Gründe, jetzt um mal wieder ein bisschen für Bremen vorzugreifen, wo ich jetzt direkt hergegangen bin und von den Hotelkontingenten, die wir jetzt in Bremen geblockt haben, direkt mal das nächste Hotel genommen habe und da mal 100 Zimmer für die Orga reserviert habe. Aus dem einfachen Grund, dass wir zum einen alle zusammen sind oder nahezu alle zusammen und zum anderen, dass wir es nicht weit zu fahren. Also ich habe mir das nach Bochum geschworen, dass ich nie weder nach dem Parteitag noch eine Stunde zu meinem Bett fahren werde. Gut, Neumarkt habe ich es jetzt trotzdem gemacht, aber das hatte den Vorteil, dass ich zu Hause pennen konnte. Und ja, das sind jetzt 500 Meter zur Halle nach Bremen. Das ist dann kein Problem mehr. Aber da muss man definitiv drauf achten. Sagst du dann noch der Orga nochmal? Rüber gucken. Okay, einer nach dem anderen. Sagst du der Orga dann nochmal, wie sie an diese Zimmer rankommen? Ja, besprechen wir, also ich werde das am, morgen werde ich die Info von der Bremen Marketing kriegen, was für Zimmer das alles sind. Und dann werde ich das, denke ich mal, Orga-intern direkt mal irgendwie in eine Anmeldungsliste aufmachen oder sowas. Besprechen wir am Dienstag in der Teamleitersitzung, wo ich gerade merke, dass ich die einzelnen Catering-Teams gar nicht so eingeladen habe. Verdummt. Ja, ich wusste von der Sitzung, weil mir das der Kungler vorhin erzählt hat. Oh, ey, schon wieder Leaks hier, ey. Der Kungler, der, ey, dem hau ich so einen aufs Maul. Der sich gerade entschuldigt, weil er gerade mein Kind bespaßt, während ich hier im Mammel bin. Aber ja, dann gucke ich dann, ob ich Dienstag auch vorbeikomme. Naja, aber das ist frühzeitig geplant und wir haben irgendwie auch ausreichend, also gut, Bremen haben wir sowieso keine Kapazitätsprobleme von Hotelbetten her, aber wir schauen, dass wir direkt frühzeitig da dann eine Anmeldung machen können, wo Leute dann sich Hotelzimmer drüber mieten können. Habt ihr auch mal vor, offiziell den Termin bekannt zu geben? Ja, nächste Woche in der BUFO-Sitzung. Ich muss leider, bevor der Termin offiziell bekannt gegeben wird, muss ich noch einmal mit der Halle telefonieren. Die Dame ist leider letzte Woche und diese Woche im Urlaub gewesen. Das heißt, das kann ich erst am Montag machen. Und ich wollte einmal mit der Bremen Marketing noch telefonieren, die für uns die Hotelkontingente reserviert hat. Die Dame war bis gestern im Urlaub. Das, mit der hatte ich heute Morgen dann telefoniert. Nun gut. Also freuen wir uns auf die nächste BUFO-Sitzung, ne? Ja. Ich meine, wer bei der letzten BUFO-Sitzung gut zugehört hat, der hat sowieso rausgehört, weil sich Bernd verplappert hat. Geheimniskrämer, Hinterzimmerpolitik da. Naja, BUFO-Sitzungen sind bei uns ja Hinterzimmer, genau. Sag mal, wollen wir nachher, nach der Aufzeichnung, schon den Termin für die BPTO-AGA für Bremen ausmachen? Können wir gerne machen, habe ich kein Problem mit. Langfristige Buchung, ne? Dieser Termin hier ist ja insbesondere auch aus dem Dezember. Ihr habt ja ein ganz schönes Programm da. Bist du eigentlich überhaupt jemals ohne einen Bundesparteitag auf der Agenda unterwegs? Also seitdem ich Orga mache, nicht mehr. Ich mache ja nur Orga, ich bin ja kein Vorstand oder sonst irgendwas und dann geht das vom Arbeitspensum einigermaßen. Das einzige Problem ist halt, dass 90% des Jahresurlaubs für den BPT draufgehen. Danke, Florenz. Genau, ich, danke. Ich will doch gar kein Mitleid dafür, ich mache das doch gerne. Das ist kein Mitleid, sondern Dank. Ach, diese Danke, ey. Mach das gerne, ich brauche da auch keinen Dank für. Ich will nur nicht beschimpft werden, weil irgendwas mal 2 Tage länger dauert. Das reicht mir schon. Ja, aber diesmal gab es nicht wirklich Grund, irgendwo zu schimpfen. Ne? Sogar Parkplätze gab es ohne Ende. Mhm. Erzähl doch mal, was war denn das mit dem, der irgendwie auf der Abwasserleitung gestanden hat? Hä? Ich kann ich sagen. Küchenthema, alles klar. Küchenthema, genau. Da gab es ein hübsches kleines Auto, das stand so hinten hinter dem Versorgungstrakt. Also sprich auf dem Parkplatz, wo halt die Orga stand und wo die Nachrichtenmenschen standen und so weiter. Und wir hatten da eine ganz schicke Geschirrspülmaschine, so ein Geschirrspülmobil, weil wir irgendwie das jetzt nicht per Hand hätten machen können. Und von diesem Ding ging ein Abwasserschlauch weg und das Auto stand mit seinen Vorderreifen auf diesem Abwasserschlauch. Und da ich rausgekriegt hatte, weil im Wagen vorne irgendwas drin lag von wegen hier, das ist eine Genehmigung für und Piraten Bayern, dachte ich mir schon, dass es Volkers Auto wäre, also spricht der Volker von der lokalen Orga, wusste es aber nicht genau und habe mich dann dazu entschlossen, es einfach bitte mal durchsagen zu lassen, weil das hätte sonst zu, glaube ich, Problemen beim Abwaschen geführt. Habt ihr dann aber weggekriegt, ja? Er kam sofort und hat das Auto ein Stück weggefahren, war gar kein Problem. So, und jetzt möchte ich doch mal jemanden hier, der nur Teilnehmer war, fragen, wie habt ihr das denn erlebt? Mein Gott, Leute, nicht alle auf einmal. Naja, wir hatten über 200 Helfer bei 1200 Teilnehmern. Da kannst du mal durchrechnen, wie viele Leute dann jetzt auch hier prozentual Teilnehmer sind. Stimmt, ich war auch Wahlhelfer. Du konntest ja praktisch dem nicht entgehen, irgendwo eingeteilt zu werden. Ah ja, das ist halt das Problem einer Mitmachpartei. Sag mal, Michael, wie viele Wahlhelfer hattet ihr? Also wir hatten so um die, ich glaube, 36 Urnen, das nimmst du mal zwei, dann sind wir bei 72 und ein paar Stelfs, das ist also ein Team von 80 Leuten etwa. Dazu muss man sagen, wir hatten am Ende über 400 Wahlhelfer Unterlagen. Also ausgefüllte Schreiben mit Unterschrift für Wahlhelfer. Das ist ja bei 1000 Teilnehmern schon echt ein guter Schnitt, ne? Sag mal, die Abstimmungen waren immer so mit unter 1000. Du hast eben gesagt, Florenz, 1200 Leute akkreditiert? Ja, in Summe. Also da kann der Hilope, der ist mittlerweile weg. Sonst hätte ich gesagt, da kann der Sven bestimmt mehr dazu sagen. Aber ich zum Beispiel war akkreditiert. Ich habe nicht mal das Akkreditierungsbändchen mir umgelegt, weil ich sowieso keine Zeit zum Abstimmen hatte. Beziehungsweise, also zur Zeit zum Abstimmen hätte ich wohl gehabt. Die Urne kam einigermaßen häufig bei mir vorbei, aber ich hatte nie einen Plan, worum es gerade geht. Und dann ist das Abstimmen ja irgendwie auch sinnlos. Ich kann noch was berichten. Und zwar hat die Swanhild wohl jetzt schon mal das erste Mal die Reisekosten überschlagen, die die Orga und sonstigen Helfer ja einreichen konnten. Und es sind wohl Reisekosten in Höhe von etwa 44.000 Euro eingegangen. Und etwa die Hälfte der Leute haben das gespendet, was sich ja dann wiederum durch die Parteienfinanzierung verdoppelt. Das heißt, die Reisekosten waren sozusagen für uns ein Nullsummenspiel, was sehr erfreulich ist. Können Wahlhelfer auch Reisekosten beantragen und sie zurückspenden? Das hatten wir so geregelt, ja, wenn sie spenden. Na super. Ja, aber dafür hättest du dich am Sonntag dann entsprechend bei Irmgard müssen, dass du Reisekosten einreichen willst. Oh Fluch, sowas müsst ihr doch ansagen. Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal. Das wurde angesagt. Das wurde über die Teamleiter eigentlich weitergegeben. Wir haben außerdem zusätzlich zu den 44.000 an Reisekosten, wovon ja die Hälfte gespendet wurde, haben wir zusätzlich auch nochmal etwa 20.000 Euro an Einnahmen gehabt, die aus dem Catering stammen. Und da setzt du dich nicht auf die Malediven ab? Betrug lohnt sich eigentlich erst ab 3 Jahresgehältern und da verdiene ich dann doch noch ein bisschen mehr. Na gut. Das muss ja auch erst einmal durch die Partei laufen, damit es noch verdoppelt wird. Ja, genau. Ich lasse mir das dann von Swanhild wiedergeben, wenn es kommt. Stimmt, Andreas sagt gerade, Malediven ist sowieso nicht so gut, weil die gehen unter, muss man eh Bahamas machen, ne? Ja, oder Holland. Dafür hätte das Geld wahrscheinlich auch gereicht. So, ich bin jetzt aber auch schon wieder weg. Wir haben jetzt internationale Koordination. Schönen Abend noch. Ciao, Markus. Schon weg. Ja, was bleibt denn da noch? Bleibt irgendwie geilen Parteitag gehabt, richtig gut gewesen, alles funktioniert aus Teilnehmersicht, außer am Saalmikrofon, wo es eng war, aber da habt ihr ja schon Feedback gekriegt. Ja, das mit dem Saalmikrofon, ich meine, ich glaube, wir haben es im Rahmen der Möglichkeiten einigermaßen gut gelöst. Gut, wir hätten vielleicht noch ein drittes Mikro für Fragen hinstellen können, aber ich glaube, durch diese Absperrung, die wir da aufgebaut haben, war das zumindest von der Bühne sehr gut ersichtlich, wer pro und wer contra ist. Das war im Vorfeld so ein bisschen die Angst, wo wir gesagt haben, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die Reihen voneinander trennen, und durch die Absperrung war das ja dann recht problemlos. Max, du echost. Jetzt ist wieder gut. Ich habe noch eine Anmerkung, die Orga und den Abbau betrifft. Also wir hatten offensichtlich aus irgendwelchen Gründen verpeilt, uns rechtzeitig um Leute noch zu kümmern, die mit abbauen. Und es war wir haben es wunderbar hingekriegt, all die, weil Florenz nochmal getwittert hatte und um Hilfe gebeten hat, nach dem Motto, Leute, die halt in der Nähe wohnen oder die noch im Lande sind, dass die halt Montag vorbeikommen und beim Abbau helfen. Denn sonst hätte Florenz mit seinen Leuten da, ich glaube, zu 10 oder so dagestanden und das wäre einfach überhaupt nicht gegangen. Das ist einerseits halt doof gewesen, andererseits ist es aber auch ganz, ganz toll gewesen zu sehen, dass dann einfach plötzlich da nochmal irgendwie, ich weiß nicht, 20, 30 Leute aufgekreuzt sind, ne, auf diesen Aufruf hin. Das war also schon ganz beeindruckend. Ja, an der Stelle möchte ich mich mal noch bei Johannes Ponader bedanken, der irgendwie mit ein paar Leuten aus Niedersachsen unterwegs waren und die waren schon auf der Heimfahrt und sind dann nochmal umgedreht und waren dann irgendwie nochmal 7, 8 Leute da. Das fand ich echt toll. Und ja, das war ein bisschen doof am Sonntagabend. Wir hätten das ganz fix machen können. Dadurch, dass die Versammlung sich aber durch diese letzte Auszählung so ein bisschen verlaufen hat und die Leute teilweise schon vorher gegangen sind und sowas, war das ein bisschen doof gelöst. Das ist bei uns schon als Lessons Learned eingetragen und das haben wir definitiv dann in Bremen, werden wir das so wie immer machen. Einem harten Cut und mit einer Durchsage, was noch zu tun ist und dass die Stühle in Zehner stapeln und dann auf Paletten gestapelt und mit Folie einfoliert werden sollen und dann nach hinten gebracht werden und dann wäre das eine Sache von einer halben Stunde gewesen, wenn 200 Leute da eben anpacken. Aber gut, das war jetzt das erste Mal, dass wir jetzt so viel selber gemacht haben. Wir haben die Stühle ja komplett aufgebaut, Tische komplett aufgebaut, das haben wir ja vorher nie gemacht. Das sind halt Dinge, die man jetzt so lernt und wo man weiß, wie man beim nächsten Mal dann damit umzugehen hat. Sag mal, gehören die Stühle uns? Passen sie, sind die nicht von der Halle? Nee, die Stühle haben wir extern zugemietet. Die Halle hat nicht genügend Stühle gehabt. Ich wollte ganz gern dem Michael Ebner nochmal danken, denn sieht man seine Arbeit nur wenig, weil das natürlich der gesamte Hintergrund ist und B, was mir gar nicht so präsent war, was ich jetzt aber dadurch, dass ich diesmal auch im Orga-Team mit drinne war, mitbekommen habe, der ist am Dienstag, soweit ich mich richtig erinnere, schon runtergefahren nach Bayern von Berlin aus mit dem LKW, mit dem ganzen Equipment aus der P9 und ist am Sonntagnacht, sprich nach diesen 3 Parteitagstagen, nach dem Abbau mit dem Moritz aus der BGS dann auch wieder hochgefahren. Und ich glaube, das war also so ziemlich der schlimmste Höllenritt von allen Leuten, weil da irgendwie sich nochmal 5, 6 Stunden auf die Autobahn begeben nach so einem Wochenende ist, glaube ich, echt hart. Also vielen Dank nochmal, Micha. Ja, nicht nur der Michael, da gab es dann noch die Sachsen aus Chemnitz, die ja ebenfalls Sonntagnacht noch den Laster, oder ja gut, war in dem Fall ja nur ein Sprinter vollgeladen und zurückgefahren sind. Und natürlich ganz dickes Lob an den Kalle aus München oder aus dem Umfeld von München, der mit Sprinter und Anhänger auch am Mittwoch angereist ist und Montagabend dann erst wieder zurückgefahren ist. Der hat das gesamte Audio und einen Großteil des Video-Equipments mitgebracht und aufgebaut und abgebaut und so weiter. Genau, der Kalle hat uns vom Gecko Squad ja dann auch nochmal den Sprinter geliehen für den Einkauf am Freitag. Wir hatten zwar 2 relativ große Autos, hätten es wahrscheinlich mit Stapeln und ein bisschen Tetris spielen auch hingekriegt, aber mit dem Sprinter war das natürlich ganz, ganz wunderbar einfach und von daher, das hat aber auch im Vorfeld sehr gut funktioniert. Also es ist wirklich ganz klasse. Ich hatte es, glaube ich, dem Kungler gesagt, dass er sich doch mal umhören soll, ob er ein größeres Auto irgendwo herbekommt. Und er rief dann irgendwie 2 Leute an und sagte, ja, ihr habt einen Sprinter am Freitag. Und also Netzwerk und untereinander Hilfe leisten funktioniert bei uns Piraten einfach echt gut. Ja, da muss ich auch noch ein paar andere Leute erwähnen, die da auch ein ziemliches Pensum runtergerissen haben. Das ist ja nicht so, dass ich der Einzige dort bin, der viel arbeitet. Natürlich Florenz, der ungefähr zeitlich in Neumarkt die Anwesenheit ähnlich hat, es sogar länger geblieben ist, weil er halt nicht nachts zurückgefahren ist und er vor allem im Vorfeld und in der Nachbereitung noch deutlich mehr zu tun hat als ich. Und wer jetzt auch noch nicht erwähnt worden ist, ist der Uwe, der den Strom gemacht hat. Der war zeitlich auch die ganzen Tage da. der kommt irgendwo aus, ist es Flensburg oder so, hat wahrscheinlich die weiteste Anreise gehabt, also auf jeden Fall Schleswig-Holstein. Und Strom ist auch eine Geschichte, wo eigentlich sehr gut funktioniert hat. Also ich habe zumindest von keinem einzigen Problem da gehört. Jo, was mit Netzen war doch super. Internet hat auch funktioniert die ganze Zeit, oder gab's da irgendwas, was mir nicht aufgefallen wäre? Es gab einen Internetausfall, den hat aber, ist nicht in der Halle gewesen, sondern war im Pressebereich, glaube ich, war aber auch eine ganz fix gelöste Sache und wir hatten die, ja, also insgesamt war es, glaube ich, das stabilste Netz, was wir bisher hatten. Gut, mit dem WLAN war ein bisschen problematisch, weil die Dinger, die wir zwar kostenlos gekriegt haben, haben irgendwie bei der Konfiguration riesig Probleme gemacht, weswegen das im Vorfeld nicht konfiguriert werden konnte und auf dem Parteitag dann auch, ich glaube, erst Samstagnachmittag kam und dann auch nur für die Orga und Presse aufgemacht wurde und sowas. Aber da werden wir mal gucken. Also es ist, war jetzt am Montag, war Dienstag, ich weiß gar nicht, hat sich das Netzwerkteam getroffen und eventuell wird es da demnächst mal eine Pledge ähnlich wie für die Piraten-IT geben, wo wir mal ein bisschen Geld sammeln, damit wir als Partei generell mal ein bisschen WLAN-Equipment uns anlegen. Das wäre ja eine gute Sache, ne? Ja, weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Fremdequipment hat, was man im Vorfeld nicht kennt und dann halt eine Woche vorher mit Glück geliefert kriegt oder eventuell auch erst am Tag der Veranstaltung, also am Tag des Aufbaus und sich dann halt da hinsetzen muss, um das Ding zu konfigurieren. Das macht es halt schwierig, wenn man was hat, was man kennt und was man schon dann auch über Monate hinweg quasi einrichten kann, dann ist das überhaupt kein Stress. Dann sollte das eigentlich auch stabil laufen. Also die Erfahrung haben wir mittlerweile. Wir hatten in Bochum hatten wir ja ein WLAN aufgebaut, was wir das ist durchaus das, was wir uns vorstellen könnten, dann anzuschaffen. WLAN wäre natürlich unglaublich gut. Was ich noch super fand, das Setup dafür mit den Beamern. Das war toll für die Teilnehmer, das konntest du wirklich von überall gut sehen. Schallung war auch super. Und wenn du als Antragsteller vorne standest, da den Beamer zu sehen, also das war schon toll gelöst. Habt ihr alles mitgebracht, ne? Ja, da haben wir alles mitgebracht. Die Beamer waren zugemietet. Das hat uns ein bisschen Geld gekostet, weil Kalle hatte zu mir gesagt, du kannst für 2.000 kannst du ein Beamerbild haben mit 15.000 ANSI und du kriegst fürs Doppelte kriegst du 30.000 ANSI und das ist dann auch ein Bild, wofür ich mit meinem Namen stehe so quasi. Und dann habe ich gesagt, ursprünglich hatten wir ja mal eine LED-Leinwand aufgrund der Helligkeit der Halle, also wir können die Halle ja nicht abdunkeln oder konnten die Halle ja nicht abdunkeln, hatten wir mal mit einer LED-Leinwand geliefert und hatten die auch in das Budget mit reingerechnet. Die war aber dann von der Auflösung her so mickrig, dass wir uns dann doch die andere Lösung überlegt haben. Und das Bild war einfach top und war trotzdem nochmal günstiger. Und da muss man natürlich dazu sagen, da haben wir mit Kalle jemanden gehabt, der halt wirklich vom Fach ist, ne? Also das Line Array, was wir aufgehängt haben, also das sind diese vielen kleinen Boxen, die untereinander hängen, was quasi neben der Bühne stand, das war auch entsprechend zugemietet. Das ist natürlich Profi-Equipment, wo er sich mit auskennt und wo er dann halt auch wirklich gesagt hat, also er war ja auch einen ganzen Tag am Mischpult gesessen und hat dann auch gesagt, also da weiß ich, dass ein guter Ton rauskommt. Ah, apropos Ton. Was ihr unbedingt noch installieren müsstet, wäre ein Lautstärkeregler für den Saal. Wieso? Ja, dass da mal ein bisschen leiser ist. Also das war schon krass, ne? Jetzt hör doch mal auf, den armen Florenz zu trollen. Nein, ist doch gut. Ich bin doch froh, wenn Leute Sachen haben, wo sie sagen, das könnte man noch besser machen. Da weiß ich doch, wo ich dran arbeiten kann. Aber ich glaube, insgesamt, also Ton laut, ja, muss halt auch sein, weil sonst ist das Geschnatter dann irgendwann doch übertönend. Und ich meine, wenn ich es jetzt mit Bochum vergleiche, war der Ton um Längen besser. Ich glaube, der Florenz hat mich nicht richtig verstanden. Du sollst den Saal leiser stellen, die Teilnehmer. Ach so, irgendwie einen Ausknopf für die Teilnehmer. Ja, gerne. Ich habe so einen Baseballschläger, damit wird das ganz schnell ruhig. Ich kann auch Knebel sehr empfehlen. So ein paar Knebel für die besonders lauten Leute und dann zack, alles in Ordnung. Genau, wir nehmen davon ein paar von deinen Broten für. Oh, das ist jetzt gemein. Nein, ja, Brot hatten wir ja noch genügend übrig, das hätten wir hingekriegt. Stimmt. Das war übrigens lecker. Wo hattet ihr das her? Vom lokalen Bäcker gekauft, oder? Es gibt eine lokale Großbäckerei, die uns das gemacht hat. Genau. Und wir hatten uns, ich weiß gar nicht, dazu kam offensichtlich ein klein wenig verkalkuliert. Entweder hatten die Leute nicht genug Hunger oder aber es lag dann tatsächlich daran, dass sich viele auch selber versorgt hatten. Und es sind natürlich schon erheblich weniger Leute gekommen, als mit denen wir gerechnet haben. Also ich glaube, wir hatten am Ende so Akkreditierte, so 1200 ungefähr. Und ich hatte ehrlich gesagt schon mit mindestens 1500 gerechnet. Sprich, wir haben schon ein paar Sachen übrig behalten und eben gerade auch Brot und so eine Geschichten war halt einiges dabei. Da hat dann aber der Florenz einfach nicht lange gefackelt, sondern hat eben dann am Montag früh die Tafel in Nürnberg angerufen, hat die gefragt, ob sie halt unsere Lebensmittel haben wollen und dann sind die vorbeigekommen und haben es abgeholt. Also zumindest hoffe ich, dass sie dann da waren, sodass wir also das auch noch einem vernünftigen Verwendungszweck zuführen konnten und es nicht wegschmeißen mussten. Ja, die Tafel war da. Wir haben denen auch noch das Mehl und so, was er noch übrig gelassen hatte. Die Äpfel, Zwiebeln, glaube ich, ein Sack war noch mit dabei und sowas. Das haben die mitgenommen. Waren auch sehr glücklich darüber. Also haben gesagt, zwar das Brot ist viel, was so übrig bleibt, weil sie das halt generell von Großbäckereien, wo wir ja durchaus ein paar in der Region haben, dann kriegen. Aber über den Rest waren sie sehr happy. Auch wenn wir ihnen das Grillfleisch dann doch nicht mitgegeben haben. Ja, schade eigentlich. Aber die haben gesagt, ein Sack Kohle, 10 Kilo Kohle, sowas haben wir noch nie gekriegt. Da werden sich einige bestimmt super freuen. Naja, ich war genau. Froh, dass ich es nicht noch ins Auto packen musste, weil dafür war kein Platz mehr. Richtig, das ging uns ja genauso. Wir haben also auf der Rückfahrt nochmal Tetris gespielt mit den Lebensmitteln und letztendlich war es uns dann einfach zu blöd, irgendwie ein paar Kilo Mehl durch die Gegend zu tragen. Das hätte oder irgendwie, was weiß ich, zwei Sixpacks große Wasserflaschen, das ist einfach Kosten-Nutzen-Verhältnis überhaupt keinerweise gegeben. Und da wir ja nun auch schon wussten, dass eben Waffel vorbeikommt, haben wir dann gesagt, komm, dann alles, was jetzt nicht ein großartiger finanzieller Verlust ist und von dem wir nicht wissen, wann wir es irgendwie auch verwenden sollen, das nächste Mal lassen wir dann einfach stehen. Ne? Den Rest der Lebensmittel, also was halt wir aus Berlin mitgebracht hatten und dann nicht verbraucht haben, haben wir dann natürlich wieder eingepackt und das wird dann eben auf der nächsten Veranstaltung verwendet, was allerspätestens die Häkelcon ist, wenn nicht eventuell sogar vorher noch ein oder zwei Veranstaltungen dazwischen kommen. Kommt ihr auch aufs Camp? Nee, das Camp wird vermutlich, also letztes Jahr war es ja von der Kids Cuisine von Aurélie versorgt worden. Ich denke, das ist dieses Jahr auch wieder so. Wir haben jetzt noch Anfragen oder wir haben nur so Fühler mal ausgestreckt in Richtung SMV-Con in Rostock im Juli und Richtung Potsdamer Konferenz. Das ist aber alles noch völlig unklar, weil es da teilweise eben schon auch eigene Catering-Ideen den Vermietern der Räume gibt oder aber Selbstversorgung gemacht werden soll. Aber wie gesagt, die Häkel- und QueerCon, die halt am 17. und 18. August in Dresden stattfindet, die wird auf jeden Fall von uns versorgt. Und da werden halt auch wieder im Doppelpack auftreten mit unserer Kinderbetreuung, sprich die AG Kinderbetreuung aus Brandenburg und das Gecko Squad halt aus Berlin sind dann da wieder komplett vor Ort. Wann ist QueerCon in Dresden? 17. und 18. August, das ist parallel mit der HäkelCon. Die teilen sich da quasi einen Piratencampus, sprich so mehrere kleine Örtlichkeiten, aber innerhalb von 100, 200 Metern. Und das ist dann als Parallelveranstaltung gebastelt worden. Eine Woche später ist Open Mind, sehe ich gerade. Was wieder alles kommt. Ich wollte immer schon mal zur Open Mind und zum Camp und zum Yuppie Camp und was weiß ich noch alles, aber ich habe da irgendwie nie Zeit zu. Also das Yuppie Camp ist in der letzten Juliwoche in der Nähe von Berlin. Da hatten wir auch eine Anfrage, ob wir da helfen können. Das Problem ist nur, wir sind ja nun halt auch alles normal irgendwie arbeitende Menschen, die irgendwie ihr Geld verdienen müssen und sich mal eben eine Woche irgendwo stellen und mitzucampen und mitzuzelten, geht halt einfach nicht. Und ich hatte mich kurz gewundert, warum denn plötzlich das Yuppie-Camp jetzt jemanden für die Küche braucht, bis mir dann wieder einfiel, wer es letztes Jahr gemacht hat. Es war nämlich Püt und Püt ist nun leider weg. Ah ja, so ganz weg ist er ja auch nicht. Er macht irgendwo wieder Versammlungsleitung, habe ich gehört, ne? Naja, er steckt Tini Lou den Rücken. Ja, aber jedenfalls ging dann bei uns irgendwie in Berlin zwei Tage später halt sofort eine Mail rum von wegen, ja, wir brauchen jetzt irgendwie neue Menschen für unsere Mailinglisten, weil halt Püt eben auch in unseren Berliner Mailinglisten die Finger drin hatte, klar, ne? Also wie viel er eigentlich für uns gemacht hat, habe zumindest ich erst mitbekommen, als er weg war. Und als es plötzlich hieß, das geht nicht mehr, weil Püt ist weg, das geht nicht mehr, weil Püt ist weg, da müssen wir jetzt jemanden finden, das hat Püt letztes Jahr gemacht und das war echt für mich schon ziemlich erstaunlich, weil unter der Oberfläche, die man halt von seiner ganzen Arbeit gesehen hat, habe ich gemerkt, dass er doch noch viel, viel mehr gemacht hat für uns. Gab es sonstige Schockwellen vom Parteitag? Schade, dass der Sven nicht mehr da ist. Ja, ich stehe jedes Mal kurz vorm Austritt am Parteitag. Das könnte so passen hier. Nein, ich habe immer ein ausgefülltes Austrittsformular dabei. Jo, kann sie behalten. Brauchst du am nächsten Mal nicht nochmal ausfüllen. Ja, das ist mittlerweile schon zerknittert und es steht, glaube ich, noch, ich weiß nicht, Heidenheim, der 10.05.2010 drauf oder sowas, aber ich hab's immer dabei. Pass auf, wenn wir in den Bundestag kommen, dann kaufst du einen Rahmen dafür und rahmst es ein und dann hängt sich die Fraktion in die Geschäftsstelle. Nee, wenn wir in den Bundestag kommen, dann bewerbe ich mich als Fraktionsgeschäftsführer und hänge das in mein Büro in die Geschäftsstelle. Sehr gute Idee. Mach das. Wobei jetzt eine E-Mail reicht. Ja, stimmt. Ich werde jetzt ein Mail vorbereiten, was ich dann von Parteitag zu Parteitag mitnehme. Genau, Florenz trägt das vorbereitete E-Mail immer bei sich. Lass gut sein, das machen wir lieber. Lass uns lieber die Leute, die noch da sind, zart hegen und pflegen, dass die auch bei uns bleiben und helfen, wieder aufzuräumen. Auch beim Schüler aufräumen. Naja, aufräumen dann. Katrin, da müssen wir mal am Dienstag nochmal drüber reden. Was denn? Ach, nichts. Ich habe da nur so ein paar Leute, die dann noch die Küche geputzt haben, die das ein bisschen sich beschwert haben, dass die Geckos einfach abgehauen sind. Aber. Ja, aber das war halt auch mal wieder so ein Kommunikationsfehler, weil wir hatten ja gefragt und es hieß, es kommt eine Putzfrau, dass die dann halt die Küche nicht putzt, sondern irgendwie dafür nicht zuständig ist, wurde uns halt irgendwie am Montag um 11:55 gesagt und wir mussten um 12 halt los. Also ich halt auch, weil ich mein Kind irgendwann aus der Schule in Berlin abholen musste. Aber das war so ein, ja, so piratentypisches Fail von Kommunikation eben. Tut mir ja, halt auch leid. Geputzt hast du die Küche schon, halt nur den Boden. Oh. Aber gut, wir haben ja noch Mittag gegessen. Das war ja sowieso der Luxus überhaupt. Es gab am Abendtag ein warmes Mittagessen. Bestehend aus dem Hackbraten, der klein gemacht wurde und zu einer Bolognese-Soße verarbeitet wurde. Mit den Nudeln, die übrig geblieben sind. Also das war echt Luxus. Das habe ich nicht häufig gehabt, dass ich am Tag ein warmes Mittagessen gekriegt habe. Ja, das fand ich auch ganz klasse. Also wir hatten in der Küche sowieso großes Schwein. Also es gab ja vorher so ein bisschen, wer hilft denn bei der Essensausgabe von diesem warmen Mittagessen, was uns ja extern angeliefert wurde. Und am Samstag Vormittag stand dann plötzlich so ein kleiner, netter Mann vor mir, sagte, hallo, ich bin Mike. Und sagte, er würde gerne helfen, morgen auch. Und erklärte mir dann freudestrahlend, dass er in einer Großküche arbeitet, in einem Hotel- und Ausflugsrestaurant. Und dieser Mann hat da wirklich einmal komplett alles geschmissen. Und wollte am Ende noch nicht mal ein Dankeschön dafür haben. Und hat sich dann tatsächlich Sonntagnachmittag noch hingeschmissen und diese Soße gekocht. So nach dem Motto, wir haben noch so viel Nudeln, wir haben noch Hackbraten, ihr habt noch Tomatenmark in Riesendosen. Ach, ich koche da mal schnell noch was. Das dauert ja nicht lange. So, zack. Und also wir hätten auch ohne ihn geschafft, aber es war großartig, dass er da war, und es war auch großartig, dass er da einfach so den Überblick auch behalten hat. Das war ganz toll. Also ich habe ihm das auch persönlich gesagt, aber dass man es halt auch nochmal kurz nach außen trägt, wie viel spontane und nicht angemeldete Leute einfach kamen und geholfen haben. Bei uns im Gecko-Squad in der Küche und auch bei den Getränkemenschen ja auch. Es waren halt immer verschiedene Leute da. Bei uns haben auch alle naselang Leute auch gefragt, ob sie helfen können, und haben ihre Hilfe angeboten, haben bei uns Stullen geschmiert, haben irgendwie noch abgewaschen und Essen mit ausgegeben. Also es war sehr toll, einfach zu sehen, dass die Leute sich nicht nur in Anführungszeichen, sage ich mal, bedient haben, sondern dass sie auch gesagt haben, hey, das macht ihr ganz toll, können wir euch was helfen? Das hat uns ganz, ganz doll gefreut, alle vom Team. Kann man denn bei euch überhaupt helfen, ohne Gesundheitszeugnis und so? Ja, spannenderweise kannst du das, allerdings nur in Baden-Württemberg, Bayern, weil sich dort die beiden Gesundheitsministerien gesagt haben, wir machen das mit dem Infektionsschutzgesetz so, dass wir das Gesetz so auslegen, dass ehrenamtliche Helfer, die bei Vereinsfesten und Ähnlichem arbeiten, keine Belehrung vom Amt brauchen, sondern nur so eine Art kleinen Belehrungszettel in die Hand gedrückt bekommen und man ihnen nochmal sagt, worauf sie achten müssen. Aber sie brauchen eben nicht diese offizielle rote Karte, die es früher gab. Aber wie gesagt, das war halt unser Glück, dass es jetzt eben in Neumarkt stattfand und damit eben auch bayerischem Territorium. In Berlin wäre das tendenziell nicht gegangen. Also ich sag mal, Abwaschhelfer oder so, klar, kein Problem. Aber die Leute, die dann halt mit dem Essen zu tun hatten, hätten das dann eher nicht machen dürfen. Also, wobei es halt auch immer noch so eine Frage ist. Wir sind ja keine öffentliche Veranstaltung im eigentlichen Sinne, wir sind aber auch keine geschlossene Veranstaltung im eigentlichen Sinne. Ne? Da könnte man jetzt juristisch irgendwie noch ganz viel ausführen, das mache ich jetzt nicht. Aber ja, es ging. Wir haben denen halt gezeigt, hier passt mal auf, da könnt ihr euch die Hände waschen, hier sind irgendwie Einweghandschuhe, hatten für alle auch Plastikschürzen, hier noch Desinfektionsmittel, und das hat alles wunderbar funktioniert. Ach so. Apropos, Hände waschen, Desinfektionsmittel, es war jetzt der erste Parteitag und ich war jetzt auf mittlerweile 1, 2, 3, das war der vierte, nachdem ich keine Piratengrippe hatte. Ich denke, das lag am Händewaschen und Hände desinfizieren. Das mache ich jetzt jedes Mal, egal ob ich in der Küche arbeite oder nicht. Ich hatte noch nie Piratengrippe. Bist ja auch abgehärtet. Aber da hat mir jemand einen Vorschlag gemacht und hat gemeint, ob wir nicht von der Orga aus mal bei den Parteitagen einfach Desinfektionsmittel in den Toiletten verteilen könnten. Also wie das quasi so zu Schweinegrippen und Vogelgrippen Zeiten der Fall war, dass da halt überall solche Spender ausstanden, damit tatsächlich diese ganzen Bakterienherde und Virenherde irgendwie so ein bisschen eingedämmt werden, weil Piratengrippe ist ja mittlerweile nun echt kein geflügeltes Wort mehr, sondern es gibt sie ja wirklich nach den Parteitagen. Ne? Klar, ist es auch logisch. Ja, aber es ist mit den Desinfektionsmitteln und den Toiletten, das wäre also mindestens bei den Herrentoiletten schon sehr nützlich gewesen, ja. Gab es da Probleme? Ich weiß, warum das Männerklo. Also wann immer ich im Männerklo mal nach dem Rechten gesehen habe, war das soweit eigentlich in Ordnung. Ich habe da jetzt keine gröberen Verstöße, sag ich mal, festgestellt. Ja, ging so im Großen und Ganzen. Sag mal, hatten sich da eigentlich immer ums Saubermachen gekümmert, weil man hat gesehen, da war zwischendurch helfende Hand am Werk. Hattet ihr da jemanden? War das auch freiwillig oder war? Nee, da hatten wir jemanden vom Gebäudeservice quasi angemietet, der dann gemacht hat. Die war halt auch nur zu bestimmten Uhrzeiten da. Das hat man dann abends mal gemerkt, dass irgendwann kein Klopapier mehr da war, und da bin ich dann halt selber rum und hab noch ein bisschen Klopapier verteilt. Das nennt man universellen Ersatzmann, ne? Ja, der Kungler hat's auch getwittert. Aber der Kungler ist ja selber auch mit Klopapier durch die Gegend gelaufen, also insofern, hat schon ganz gut funktioniert. Wir hatten ja auch die ganze Zeit irgendwie versucht, diese nette Putzfrau mal zu erwischen, die ja wirklich total tolle Arbeit auch gemacht hat und sich da alleine echt um alles gekümmert hat, um einfach mal ihr irgendwie was Hübsches zu essen in die Hand zu drücken, also was weiß ich, eine schöne Waffel oder so. Aber ja, sie war halt entweder, also hat sie gearbeitet oder war halt irgendwie nicht auffindbar, und wir konnten jetzt irgendwie noch nicht mal Danke sagen bei ihr. Nee, das war wirklich nur eine Person. Ja. Man braucht aber eigentlich auch nicht viel mehr. Also bei 4 Toiletten, wenn du da im Dauereinsatz quasi bist, geht das alleine. Möchte denn irgendjemand der hier anwesenden 38 Menschen, also okay, ohne mich 37, nochmal irgendwas zum Thema ja, Essen sagen, Getränke, Gecko-Squad, Versorgung, irgendwas, was wir vielleicht alle besser machen können oder auch ein bisschen Lob oder so, also was ihr wollt, sprich, wir brauchen mal ein bisschen Feedback von euch, anyone? Die Waffeln waren lecker. Die sind von mir. Ich habe am Sonntag 4,5 Stunden Waffeln gemacht. Ich habe nachts von Waffeln geträumt. Die Waffeln waren lecker. Und ich habe ja dann irgendwann, ich glaube Sonntagnachmittag bin ich mal dazu gekommen, um mal eine Stulle zu probieren. Die war auch besser, als ich erwartet hatte. Danke, Florenz. Genau, wollte ich gerade sagen. Was habe ich gegessen? Ich habe Waffeln gegessen, ich habe Crepe gegessen. Interessanterweise mit Erdnussbutter drin, auch super lecker. Ein Braten, der war toll, mit einem Knödel, der war gut und Brote und das war alles super. Ja, genau, wir waren auch ganz froh über die Qualität des Essens, die uns da halt von dem externen Caterer noch geliefert wurde. Also das war halt, da hatte sich Florenz ja vorher auch wirklich sehr doll drum gekümmert, dass es halt auch irgendwas, sag ich mal, Bayerisches irgendwie im weitesten Sinne ist. Also nicht so irgendwie was 0815-mäßiges, sondern schon was mit Neumarkt irgendwie zu tun hat. Und das ist auch wirklich gut gegangen, das Essen. Also da waren wir auch alle ganz froh, dass wir uns jetzt nicht auch noch ums warme Mittagessen kümmern mussten. Das hat uns sehr entlastet, diese Kombination. Das war zugeliefert, war aber auch lecker. Also sehr bayerisch, ne? Aber war sehr, sehr lecker und vor allem jetzt nicht sparsam ausgeteilt. Ne? Ja gut, das lag an den Austeilleuten. Wir hatten eigentlich kleinere Putzgrößen vorgegeben. Naja, weil da ja irgendwie die Hälfte, also ein Drittel weniger Leute gekommen waren, als ihr vorbereitet war, war die Portion ein Drittel größer, aber super. Ja, schmälert natürlich trotzdem die Einnahmen. Aber gut, wir hatten sowieso am Schluss was übrig. Wir hatten irgendwie 2 Kisten noch von diesen Nudeln, wo wir dann am Montag eine Kiste noch gegessen haben und die zweite Kiste halt dann wegschmeißen mussten, weil was willst du mit 15 Kilo halb gar gekochten Nudeln? Aber gut, insgesamt hat sich ja gerechnet, was wir an Catering gemacht haben. Also wir haben 20.000 eingenommen, wir hatten irgendwie dann Gesamtausgaben von, ich weiß es nicht, ich glaube es waren 16.000 Euro oder sowas. Also es blieb am Schluss auf jeden Fall noch was übrig, dann jetzt entsprechend noch teilt wird. Das müssen wir mal noch irgendwie mal das machen, weil sich Leute halt den Arsch aufgerissen haben und dann eventuell nicht wirklich viel bei rumgekommen wäre, wenn man es genau abrechnet. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Getränkeverkauf recht easy zu managen und hat natürlich trotzdem auch hohe Einkünfte. Das werden wir mal noch klären. Da wollen wir mal noch einen Termin ansetzen, fällt mir gerade ein. Oder wir machen es halt im Anschluss an die Teamleitersitzung nächste Woche Dienstag. Ja, davon müsste ich euch mal Bescheid geben, generell so. Also nicht nur dir und sondern so mehr. Mehr, genau. Ja, mach mal. Aber da war selbstgemacht wirklich in jeder Beziehung besser als das Catering, was wir in Bochum hatten, ne? Ja, Bochum war, ja. Ja, kulinarischer Tiefpunkt der letzten Jahre, ne? Und Bremen, wie wird das da sein? Habt ihr da schon eine Idee? Ich habe mit dem Caterer von Bremen noch nicht gesprochen. Wenn der aber ähnlich drauf ist wie die Halle, dann sollten wir da eigentlich, also ich denke mal, das war so, dass ähnlich wie in Neumünster wird, hoffe ich mal. Also selber machen geht nicht, aber mal gucken mal. Da kann ich dann in ein paar Wochen ein bisschen mehr zu sagen. So, jetzt haben wir eine Stunde auf dem Band. Das wäre für die Britta, glaube ich, die richtige Länge für einen Podcast. Möchte noch jemand die Orga flauschen? Jetzt ist überhaupt kein Flausch für die Orga gekommen. Leute, was soll denn das? Das war doch ein super Parteitag. Was wollt ihr denn noch mehr? Ihr Schweine, ihr seid so undankbar. Na, dann flausche ich jetzt einfach die Orga intern. Also, ich kann mal für den KV Frankfurt sprechen. Wir bedanken uns recht herzlich. Das war wunderbar. Wir haben eigentlich gar nichts gemerkt, was ja dann ein Vorteil ist. Und besonders das Essen, das vegane Essen, hat uns sehr geschmeckt. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr irgendeine Hilfe braucht, meldet euch einfach. Dankeschön. Wo müssen wir uns melden? Ich finde schon noch Aufgaben, die ich verteilen kann. Beim KV Frankfurt, genau. Alles klar. KV Frankfurt wollte in Bremen die Stühle wegräumen. Nee, müssen wir in Bremen nicht, das stellt die Halle. Oh, schön. Naja, da darf, also Bremen, es hat immer seine Vorteile, ob man jetzt halt in so eine Stadthalle geht, wo quasi der Hausmeister froh ist, wenn er so gut wie nichts machen muss und dann hat man auch seine Freiheiten. Oder wenn man halt jetzt in eine Messe oder eine entsprechende Convention Center, was auch immer geht, wo man quasi für jedes Geschiss zahlt, aber dafür halt auch alles gemacht kriegt. Apropos Hausmeister, den haben wir diesmal wirklich vermisst. Ja, da war er aber. Aber wir haben, also es gab die Vorgabe von der Halle, kommt um 3 Uhr nachts ein Sicherheitsdienst vorbei, der prüft, ob abgesperrt ist. Und dann hätten wir halt um 3 Uhr mal absperren müssen und hätten um 3 Uhr 1 theoretisch wieder aufsperren können. Eieiei. Nein, ich dachte eigentlich eher an einen Hausmeister, der uns dann rausschmeißt irgendwann um 10 und dann sagt hier, nee, jetzt hier wird aufgebaut für morgen und raus mit euch. Ja, das war ja gar nicht beim Bundesparteitag in Bochum, sondern das war ja bei der Bufo-Aussprache. Da waren wir ja völlig unschuldig dran. Ich hätte mal noch eine Frage, ich weiß nicht, ob die schon gestellt worden ist. Sind die für die Schlafhalle schon gedeckt? Zahlen habe ich aktuell noch keine, müsste ich mal bei Swanheld anfragen. Zuletzt sah aber noch sehr, sehr schlecht aus. Vielleicht, dass man da dann irgendwie nochmal irgendwie was rumhaut oder so. Leute, spendet nochmal bitte. Kann man direkt mal antwittern. Das kann auf jeden Fall kein Fehler sein, das auf dem Podcaster nochmal rundzuschicken. Vielleicht auf der allgemeinen, glaube ich, auf der aktiven ist das Konto, das Spendenkonto und der gewünschte Betreff auch schon rumgeschickt worden. Guck mal hier, kaum sage ich das, sind schon 2 Leute aus dem Chat verschwunden. Die gehen jetzt bestimmt gleich per Homebanking rein und überweisen was für die Schlafmöglichkeit. Naja, Infos stehen ja auch nochmal auf Piraten-BPT, ist glaube ich der 2. Blog-Eintrag auf der Startseite direkt, wo nochmal alles steht und nochmal gebeten wird, irgendwie was zu spenden und so. Nur bevor die Frage aufkommt, also wir haben in Bremen momentan die Möglichkeit, eine Schlafhalle wieder zu besorgen. Das wird dort natürlich nochmal ein Ticken teurer, weil Winter und Heizung und große Halle und viel Geld und so. Und das würden wir halt nur machen, quasi, wenn wir jetzt auch die Kosten in dem Fall gedeckelt kriegen und uns, also wir werden das dort dann nicht machen, dass das quasi auf Spendenbasis ist, sondern wir werden dann quasi Übernachtungshalle Tickets verkaufen, um einfach sicherzugehen, dass wir die Kosten wieder reinkriegen. Genau, Vorkasse, ne? Ja, natürlich. Pennen mit Nachname. Oder morgens. Klarnamenspflicht, wie in der SMV. Muahahaha. Genau, Pennen mit Klarnamenspflicht. Das wäre auch, glaube ich, die richtige Brücke in die Nachsitzung. Die Britta wird jetzt gleich die Aufnahme beenden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. War doch nochmal ganz schön, so einen Einblick zu kriegen, in was da sonst noch so gelaufen ist. Wenn man mehr so programmatisch tätig ist, dann kriegt man das ja eigentlich gar nicht mit, weil man die ganze Zeit an was anderem am Rumhampeln ist. Und man kriegt euch eigentlich nur dadurch mit, dass man euch nicht mitkriegt. Und das kann eigentlich nur das schönste Lob für euch sein. Ne? Ja, das ist das Ziel. Hat Spaß gemacht mit allen, die da waren. Danke. Das freut mich, dass das euch auch Spaß gemacht hat. Mich freut es auch, dass es beim nächsten Mal wieder so sein wird. Ich hoffe, dass wir dann so ungefähr 14 Tage vor dem nächsten Parteitag uns wieder hier im dicken Engel sehen. Der nimmt dann bestimmt wieder auf fürs Krähennest. Vielen Dank ans Krähennest übrigens für das sehr, sehr rasche Veröffentlichen der vielen Veranstaltungen dieser Woche hier im dicken Engel. Und oh, auf Wiedersehen beim Nextcast. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.